Helmut Kohl, geboren 1930. Es ist der 3. Oktober 1990. Um Punkt Mitternacht werden überall in Deutschland Freudenfeste gefeiert. Vor dem Berliner Reichstag wird die Bundesflagge gehisst. Danach erklingt die Freiheitsglocke. Dann wird feierlich das Deutschlandlied gespielt. Und zwar für alle Deutschen. In diesem Moment findet nach mehr als 40 Jahren der Trennung die Wiedervereinigung statt. Das heißt, der eiserne Vorhang fällt und die beiden getrennten deutschen Staaten schließen sich zu einem Deutschland, einer Bundesrepublik zusammen. Der Architekt dieses politischen Wunders, wie es viele Beobachter nennen, ist auf dem Höhepunkt seines politischen Lebenswerkes angekommen. Es ist Helmut Kohl, der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Helmut Kohl wird am 3. April 1930 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Er ist das dritte und jüngste Kind von Cäcilie und Hans Kohl. Sein Vater ist Finanzbeamter. Die Familie gehört dem katholisch-konservativen Bürgertum an und beobachtet deshalb die Machtergreifung der Nationalsozialisten mit Argwohn. Der kleine Helmut erlebt eine glückliche Kindheit in der Pfalz und die traditionelle Familie bleibt für ihn immer der Kern einer funktionierenden Gesellschaft. In Ludwigshafen besucht er das Gymnasium. Doch zunächst kann er kein Abitur machen. Der Zweite Weltkrieg neigt sich seinem Ende zu, aber er wird als 15-Jähriger noch zur Wehrmacht eingezogen, muss aber nicht mehr kämpfen. Sein 19-jähriger Bruder Walter jedoch fällt in den letzten Kriegstagen. Diese Erfahrung prägt Helmut Kohl tief. Während seiner gesamten politischen Karriere ist er ein erklärter Kriegsgegner. Diese Einstellung teilt er mit vielen seiner Altersgenossen, der sogenannten Flak-Helfer-Generation. Auch in Ludwigshafen beginnt nach dem Krieg der Wiederaufbau. Die Region ist bei Bombenangriffen schwer getroffen worden, denn am Rhein konzentriert sich die chemische Industrie Deutschlands, die für die alliierten Kriegsgegner ein wichtiges Ziel ihrer Luftwaffe ist. Helmut Kohl geht wieder in die Schule, wo er schließlich auch das Abitur nachholt. Außerdem beginnt er, sich politisch zu betätigen. 1946 tritt er in die gerade gegründete Christlich-Demokratische Union ein, in der sein Vater von Anfang an eine wichtige Rolle spielt. Die Christdemokraten sind die natürliche politische Heimat für den katholisch geprägten Schüler. Der Vorsitzende Konrad Adenauer wird schnell sein großes Vorbild. Außerdem findet er dort einen politischen Ziehvater, der ihn mit den richtigen Leuten zusammenbringt. Es ist ein katholischer Geistlicher, der Dekan Johannes Fink, der Gründungsvorsitzende der pfälzischen CDU. Fink nimmt Kohl unter seine Fittiche. Dennoch fehlt dem Schüler zunächst etwas in der Partei, die von deutlich älteren Männern dominiert wird. Deshalb gründet er 1947 mit einigen Freunden die Junge Union Ludwigshafen als Organisation für Schüler, Auszubildende und Studenten. Nach dem Abitur beginnt er ein Studium der Geschichte sowie der Rechts- und Staatswissenschaften in Frankfurt und Heidelberg, das er mit der Promotion abschließt. Die frühen 50er Jahre sind eine politisch sehr bewegte Zeit. Nach den Zerstörungen des Krieges und der Besatzung durch die früheren alliierten Kriegsgegner gibt es nicht mehr nur ein Deutschland. Auf der einen Seite entsteht im Westen die Bundesrepublik auf dem Gebiet der französischen, britischen und amerikanischen Besatzungszonen. Auf der anderen Seite entsteht die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Sie ist aus der sowjetisch besetzten Zone hervorgegangen und gehört dem sogenannten kommunistischen Ostblock an. Nach und nach entfernen sich beide Staaten politisch und ideologisch immer weiter voneinander, bis sich am Ende die DDR durch Sperrzäune, Mauer, Minenfelder und Selbstschussanlagen völlig gegen den Westen abgrenzt. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer wiederum sucht die enge wirtschaftliche und politische Anbindung an den Westen und versucht zum Beispiel, Deutsche und Franzosen miteinander auszusöhnen. Diese Politik der Westbindung mit der Gründung erster Wirtschaftsverträge mit den Nachbarn beeindruckt den Nachwuchspolitiker Helmut Kohl zutiefst. Er steigt zu dieser Zeit schnell auf. Oft ist er mit Abstand der Jüngste in einem Kreis erfahrener Politiker. 1953 ist er bereits Mitglied des CDU-Vorstandes in der Pfalz. Kurz darauf ist er stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Rheinland-Pfalz, danach Mitglied des Landesparteivorstandes, Stadtrat und Parteivorsitzender in Ludwigshafen. In dieser Zeit beschließt er auch, die Politik zu seinem Beruf zu machen. Er wird im Jahr 1959 in den Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt, wo sein Talent und sein politisches Geschick ebenfalls schnell erkannt werden. 1960 heiratet er die Diplom-Dolmetscherin Hannelore Renner, die er schon seit 12 Jahren kennt und liebt. Sie bleibt bis zu ihrem Tod im Jahr 2001 über 50 Jahre lang bedingungslos an seiner Seite und ermöglicht ihm, sein Haus in Ludwigshafen-Ockersheim zu einem Rückzugsgebiet zu machen, wo er im Kreis seiner Familie von der Politik entspannen kann. Kohls Karriere führt unterdessen weiter unaufhaltsam nach oben. Seine politischen Widersacher, die ihn zunächst wegen seines gemütlichen Aussehens und seiner behäbigen Sprechweise nicht ganz ernst nehmen, unterschätzen ihn leicht. Das wird ihnen noch oft passieren. Denn das volkstümliche Auftreten und die behäbige Erscheinung verbergen oberflächlichen Beobachtern, dass Helmut Kohl ein gewiefter Taktiker und vor allem ein knallharter Machtpolitiker ist, der über das Gedächtnis eines Elefanten verfügt. Selbst langjährige Mitstreiter müssen das negativ erfahren, wenn sie zu oft widersprechen. In solchen Fällen sorgt Kohl dafür, dass sie im politischen Abseits enden. Die Unterschätzung durch seine Gegner setzt er geschickt als Waffe ein. Ich konnte mich schieflachen über alle, die mich für eine Art Dorfdeppen hielten. Ich wusste, dass die Menschen draußen im Lande ganz anders denken. Die Menschen draußen im Lande, wie Helmut Kohl sie nennt, weiß er zu begeistern. Seine Wahlkampfauftritte und Reden sind immer sehr volkstümlich. Seine Sprache ist meistens einfach. Wo immer es geht, sucht er den Kontakt zu den Wählern, schüttelt Hände, plaudert und nimmt das Bad in der Menge, die er mit seiner wuchtigen Körpergröße meistens um Haupteslänge überragt. 1969 nimmt auch die breite Öffentlichkeit außerhalb der Pfalz erstmals Notiz von Helmut Kohl. In diesem Jahr, in dem ganz Europa von innenpolitischen Unruhen, von demonstrierenden Studenten und dem Protest gegen Amerikas Vietnamkrieg erschüttert wird, erreicht der Ludwigshafener Politiker seinen ersten Karrierehöhepunkt. Er ist in Personalunion Landesvorsitzender der CDU und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und damit die unumstrittene Nummer 1 in der Landespolitik. Doch er will noch mehr. Im Jahr 1971 versucht er auch noch Bundesvorsitzender der CDU zu werden, unterliegt aber. Erst im zweiten Anlauf erobert er 1973 dieses Amt. Das Amt des CDU-Vorsitzenden ist für Helmut Kohl der Ausgangspunkt für das ganz große Ziel, den Einzug in das Bundeskanzleramt in Bonn. Als Spitzenkandidat der Konservativen zieht er 1976 in den Wahlkampf. Doch er unterliegt gegen den SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Für 4 bittere Jahre wird er Oppositionsführer im Bundestag. Er hat alle Hände voll zu tun, denn innerhalb des konservativen Lagers hat er einen mächtigen Gegner. Es ist Franz Josef Strauß, der Chef der bayerischen Schwesterpartei CSU. Um zu verhindern, dass sich die beiden christlich orientierten Parteien trennen und möglicherweise sogar zu politischen Gegnern werden, ist Kohl sogar dazu bereit, in einen sehr sauren Apfel zu beißen. Als 1980 die nächste Bundestagswahl ansteht, verzichtet er darauf, wieder als Spitzenkandidat für die Konservativen anzutreten. Er lässt seinem Gegner Strauß den Vortritt. Was sich später als geschickter Schachzug entpuppt, denn Strauß unterliegt. Bundeskanzler wird wieder der SPD-Politiker Schmidt. Hinter den Kulissen aber ist der große Gewinner Helmut Kohl. Nach der demütigenden Wahlniederlage verabschiedet sich der große Widersacher Franz Josef Strauß aus der Bundespolitik und bleibt Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender in Bayern. Jetzt ist die Bahn frei für den gerade einmal 50-jährigen Kohl, der sich so lange in Geduld geübt hat und jetzt auf seine nächste Chance hofft. Sie lässt nicht lange auf sich warten. 1982 unterliegt die Regierung Schmidt in einem Misstrauensvotum. Die FDP kündigt die Koalition auf und schlägt sich auf die Seite der CDU. Helmut Kohl wird am 1. Oktober vom Bundestag zum Kanzler gewählt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ein Jahr später wird seine Regierung bei der Bundestagswahl von der Bevölkerung bestätigt. Ein Triumph und der Beweis seiner These, dass sich Leistung lohnt. Wer sich anstrengt und den nötigen Willen mitbringt, der kann alles schaffen, selbst den Aufstieg aus dem Kleinbürgertum in das höchste Amt der Republik. Doch Kohl ist sich auch bewusst, dass der Titel Bundeskanzler einen hohen Preis hat. Jahre des bitteren politischen Kampfes liegen hinter ihm, die ihn zu einem härteren und kälteren Menschen gemacht haben. Ihn, der sich doch vor allem nach Harmonie sehnt. Schon in den ersten Monaten im Amt zeigt Helmut Kohl seinen Kritikern, dass sie ihn unterschätzt haben. Gegen massiven öffentlichen Protest unterstützt er die sogenannte atomare Nachrüstung des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO, das ein neues Wettrüsten zwischen Ost und West auslöst. Allerdings zieht die herbe Kritik an seiner Politik nicht spurlos an Kohl vorbei. Vor allem die bissigen Kommentare der Presse und der Spott, den die Karikaturisten über ihn ausschütten, geht ihm nahe, selbst wenn er nach außen gute Miene zum bösen Spiel macht. Mit 52 Jahren ist Helmut Kohl der jüngste Kanzler der deutschen Nachkriegsgeschichte. Außerdem ist er der Erste, der den Zweiten Weltkrieg nicht als Erwachsener, sondern als Jugendlicher erlebt hat. Daraus leitet er einen Umbruch ab. Seine Generation sei unbelastet von der Geschichte, aber sie habe daraus gelernt. Sein Wort von der Gnade der späten Geburt trägt ihm viel Kritik ein. Er aber will ein neues, unbeschwertes Verhältnis vor allem zu Frankreich aufbauen, was ihm auch gelingt. Allerdings sind es oft weniger klare politische Aussagen, die Kohls Außenpolitik erfolgreich machen, sondern sein Wesen, das schnell freundschaftliche Beziehungen zu seinen Amtskollegen in vielen Ländern entstehen lässt. Doch bei allen Erfolgen in der Außenpolitik werfen ihm seine Gegner in der Innenpolitik Versagen vor. Die Bundesrepublik erlebt einen sozialen Wandel, weg von der klassischen Familie hin zu lockereren Bindungen. Der Einfluss der Kirchen schwindet, während abzusehen ist, dass die hohen Ausgaben für die Renten und das Sozialsystem zu einem Problem zu werden drohen. Hier tut die Regierung Kohl in den Augen ihrer Gegner zu wenig. Sie sitze die Probleme aus, heißt es. Doch Kohl glaubt, dass die Menschen Angst vor zu starken Veränderungen haben. Darin sieht er sich in der Tradition seines großen Vorbildes Adenauer, mit dem er vieles teilt, unter anderem das provinzielle Image und die langsame Sprache, die deutlich vom heimatlichen Dialekt geprägt ist und ihm den Spott der Intellektuellen einträgt. Während Helmut Kohl die Zusammenarbeit mit Ländern wie Frankreich und den USA auf einen neuen Höhepunkt bringt, setzt auch eine schleichende Annäherung an die DDR ein. Dort gibt es unübersehbare Probleme. Die sozialistische Planwirtschaft hinkt in der Realität weit hinter den theoretischen Zielen hinterher, auch wenn die offizielle Propaganda das Bild einer glücklichen und erfolgreichen DDR-Gesellschaft malt. Außerdem versucht der ebenfalls relativ junge Staatschef Erich Honecker, die Bevölkerung ruhig zu stellen, indem er einige symbolische Lockerungen der Politik durchsetzt. So wird es etwas leichter, Verwandte im anderen Teil Deutschlands zu besuchen. Diejenigen, die es auf eigene Faust und ohne die Erlaubnis der Behörden versuchen, werden weiter streng bestraft. An der Grenze gilt ein Schießbefehl, dem nach wie vor flüchtende Ostdeutsche zum Opfer fallen. Andererseits versucht Honecker, so etwas wie einen liberalen Wind durch sein Land wehen zu lassen. Westdeutsche Rockbands dürfen zum Beispiel auf Tournee durch die DDR gehen und werden von riesigen Menschenmengen bejubelt. Helmut Kohl belohnt diese Anstrengungen mit Geld. Mit hohen Krediten ermöglicht er es Honecker, den Staatsapparat im kommunistischen Deutschland am Laufen zu halten. Gleichzeitig träumt er weiter von einem wiedervereinigten Deutschland, was zu diesem Zeitpunkt die wenigsten Experten für realistisch halten. Doch im Jahr 1989 ist die DDR am Ende. Sie ist finanziell ausgeblutet und ihr fehlt der frühere Rückhalt des großen Bruders, der Sowjetunion. Der dortige Parteichef Michail Gorbatschow hat eine Politik der Öffnung und Offenheit ausgerufen. Als im Sommer 1989 immer mehr Menschen aus der DDR über Ungarn und die Tschechoslowakei in den Westen flüchten, hofft die DDR-Führung auf Unterstützung aus Moskau. Sie will hart durchgreifen. Doch Gorbatschow verweigert ein militärisches Eingreifen. Im Herbst bricht die DDR dann wie ein Kartenhaus zusammen. Riesige Demonstrationen gegen die Regierung, die noch kurz zuvor undenkbar gewesen wären, verstören die Regierenden. Am 9. November erlaubt die Staatsführung ihren Bürgern, nach Belieben reisen zu dürfen, auch in den Westen. Daraufhin fällt die Berliner Mauer in einer turbulenten Nacht der Freudentränen. 40 Jahre der Spaltung sind binnen weniger Stunden Geschichte. Wieder erweist sich Helmut Kohl als geschickt, wenn es darum geht, nach Jahren des Aussitzens von Problemen im richtigen Moment entschlossen zu handeln. Während sich die neue DDR-Regierung noch in die chaotische Situation einarbeitet, lotet der Bundeskanzler bei den früheren alliierten Besatzungsmächten die Chancen aus. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist greifbar nahe. Fast schon überfallartig überzeugt er die Regierungen in Moskau, Paris, London und Washington von seiner Idee. Die neue Regierung in Ost-Berlin leistet kaum Widerstand, obwohl sie zunächst versucht, einen eigenen Staat zu erhalten. Doch mit einigen Zugeständnissen kann Kohl sie überzeugen. In einem ersten Schritt gibt es eine Währungsunion. Die Bürger der DDR können ihr Erspartes in die D-Mark der Bundesrepublik eintauschen, die offizielles Zahlungsmittel in Gesamtdeutschland wird. Und am 3. Oktober 1990 ist es dann soweit. Offiziell tritt die frühere DDR der Bundesrepublik Deutschland bei und geht in 5 neuen Bundesländern auf. Aus dem verspotteten und belächelten Helmut Kohl ist plötzlich der erfolgreichste deutsche Politiker der Nachkriegszeit geworden, der Kanzler der Einheit. Bei den anschließenden Wahlen gewinnt seine CDU erdrutschartig. Im Wahlkampf, vor allem in der früheren DDR, wird er wie ein Volksheld gefeiert. Bald stellt sich aber heraus, dass die eigentliche Herausforderung darin besteht, beide unterschiedlichen Gesellschaften aneinander heranzuführen. Der wirtschaftliche Aufbau des finanziell maroden Ostdeutschlands verschlingt gewaltige Summen. Schnelle Erfolge bleiben aus. Nach einem kurzen Boom im Zuge der Wiedervereinigung steigen Schulden und Arbeitslosigkeit. Immer mehr Bürger sind unzufrieden mit ihrem Kanzler, der im Wahlkampf blühende Landschaften versprochen hatte. Doch Helmut Kohl setzt seine Politik fort. Neben der Wiedervereinigung treibt er auch die Europäische Union voran. 1994 wird er noch einmal gewählt. Es ist ein letzter großer Sieg. Insgesamt ist er mehr als 16 Jahre im Amt, länger als selbst sein Idol Adenauer. Doch 1998 kann er sich dem Zeitgeist nicht mehr widersetzen. Er verliert die Bundestagswahl gegen den SPD-Kandidaten Gerhard Schröder. Nachdem er auch noch in einen Spenden- und Finanzskandal rund um die Parteikasse der CDU verwickelt wird, zieht er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Auch wenn Helmut Kohls spätes politisches Leben kaum noch Glanz kennt, geht er in die Geschichtsbücher ein. Niemand war länger Bundeskanzler als der sture Hühne aus der Pfalz, der im entscheidenden Moment entschlossen die Gelegenheit beim Schopf ergriff und die Wiedervereinigung Deutschlands durchsetzte. Selbst seine Kritiker sind sich einig, dass dies kaum einem anderen Politiker so scheinbar reibungslos und friedlich gelungen wäre.